Vor allem, er setzt die Glühbirne ganz genau wieder zusammen. Ja. Was soll das? Das geht gar nicht. Ja, aber. Naja, okay. Das war die Spurensicherung, die können das. Inspektor Tomé, ne? Nichts Besseres zu tun, als die... Tomé! Der ist ein Mann, der gar nicht gibt, ne? Aber Hauptsache. Hallo und herzlich willkommen zum 91. Conancast, der erste Themenpodcast im Jahr 2016. Heute geht es um den kürzlich in Deutschland erschienenen Band 86. 86 Bände haben wir jetzt also schon hierzulande. Und ich bespreche den Band nicht alleine, denn mit dabei ist auch unser Stargast. Hallo Kevin. Hallo liebe Leute. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Ja, hallo liebe Hörer, ich hoffe, wir kriegen die Zeit heute gut rum. Genau, 86 Minuten, so lang soll es nicht werden, hoffentlich. Und mit dabei ist auch Lasse, hallo Lasse. Also, hallo allerseits. Sagen, hoffentlich kriegen wir die Zeit gut rum. Heißt das, du hast keine Lust oder heißt das, wie kann ich das deuten? Er fand den Band offensichtlich nicht so gut, oder? Oh, ah, ja, okay. Das werden wir gleich, werden wir sehen. Raus, ja. Genau. Nein, es geht doch um den Charakter. Erst einmal besprechen wir aber wie gewohnt die äußere Aufmachung des neuen Manga-Bandes und vergleichen das auch mit der japanischen Aufmachung. Zunächst einmal außen steht natürlich Conan vorne drauf, schiebt sich die Brille zurecht, hat erstaunlicherweise ein Auge geschlossen, was auf die besondere Gegebenheit dieses Bandes anspielen könnte, vielleicht. Ja, im Hintergrund sehen wir diverse Statuen, die auf den letzten Fall in diesem Band anspielen. Jeweils im deutschen und japanischen, in der japanischen Version ähnliche Figuren, wobei da doch kleine Unterschiede zu erkennen sind. In der deutschen Version ist im Hintergrund noch ein Haus zu sehen, beziehungsweise das Dach eines Hauses, denke ich mal, soll das sein. Ja, ein Obwohl Pagode. Haus, ja, Pagode, okay. Wow. Genau. In der japanischen Version im Hintergrund noch zahlreiche Bäume, die hellgrün sind, in der deutschen Version mehr Gestrüpp oder was auch immer. Genau, ja. Also, du bist so verwildert aus, oder? der Gärtner ist wohl umgebracht worden, glaube ich. Naja. Also Fotos finde ich nicht so schön in der deutschen Version, da finde ich das japanische doch besser, muss ich sagen, vor allem, weil es grüner ist. Einfach einen neuen Instagram-Filter raufgelegt und schon hast du grüne Bäume, ist doch klar. Instagram.com/Conan News, kleine Werbung. Na, ich denke mal, das Foto ist das gleiche, bei uns in Deutschland ist es nur ein bisschen weiter reingezoomt, weil man in, ja gut. Ist ein schlechterer Winkel. Genau. Aber die Statuen sind schon die gleichen. Ja, es ist ja ein Kriegsdenkmal. Ne? Da war dort gleich. Ein Ilma-Redakteur in Japan, Steffen Hautog. Möglich wär's. Ja. Bei den Verhandlungen zu neuen Conan-Folgen, Bänden. Wobei, ich finde, die linke Statue hält bei uns irgendwie was in der Hand, was wie so ein Schwertgriff aussieht. Das sehe ich auf dem japanischen Vielleicht aber nicht. Vielleicht sieht man da auch, dass es nur ein komischer Winkel. Ja, genau. Dass das Schwert halt nach hinten geht. Einfach. Und das deutsche Bild ist ein bisschen unschärfer, habe ich so das Gefühl. Oder einfach schlechte Belichtung oder was auch immer. Also, und vielleicht im Spätherbst aufgenommen oder was ich was. Das japanische sieht mit nach Frühling aus, so April, vielleicht so 15. April so könnte gut sein. 13. Mai, 14.31 Uhr. 14.12 Uhr fände ich besser. Ah, okay. Ja, okay, das sind marginale Unterschiede hier. Schauen wir uns nochmal die Schriftzüge an. Im Deutschen haben wir einen schönen lila Ton, im Japanischen ist es ein... Lila, aber ein anderes Lila, so ein bisschen blau-lila. Ich bin kein Farbexperte, von daher lassen wir das. Aber die Farbtöne sind auf jeden Fall ähnlich. Was ja nicht immer der Fall ist. Nicht immer, nee. Da gibt's auch schon ganz Unterschiede. Wenn im Japanischen rot ist, nehmen wir manchmal grün. Hä? Naja, egal, diesmal ist es recht ähnlich. Auf dem Buchrücken sehen wir diesmal wieder Conan, der zur Seite entweicht, nachdem er dem Tennisball... Und dem Baseball... Genau, das war ja das Letzte, ne? War das der Baseball? Ne, ist auch schon runtergefallen dazwischen. Ja, der Baseball war ja im letzten Genau, mit der doppelten Brille. Genau, dann auf der Rückseite der Text, finde ich sehr schön. Wieder auf alle Fälle wird Bezug genommen, alles kurz angeschnitten und auch sehr spannend drauf angeschnitten. Zudem sehen wir im Schlüsselloch einen Charakter, den wir noch nicht kennen, wenn wir die Band noch nicht gelesen haben. Das ist ja, häufiger schon so gewesen in letzter Zeit, dass wir den Charakter nicht kennen. Der tritt aber in diesem Band auf, oh Wunder. Sonst wäre es auch blöd, irgendjemand anzuziehen, der gar nicht aufgetaucht ist bisher. Mir fällt gerade auf, in der japanischen Version kann man seine Hand in der Hosentasche deutlich besser sehen als bei uns. Haben wir ein anderes Schlüsselloch? Ein anderes Format scheinbar, ne? Unsere Schlüssellöcher sind ein bisschen kann kleiner. Gut sein, dass da jemand was zensieren wollte. Vielleicht damals bei Band 2, wo die nackte Rand zu sehen war. Oh, ja. Ja, genau. 6,50 Euro kostet der Band in Deutschland, 6,70 Euro in Österreich, in der Schweiz weiß man es wie gewohnt nicht. Gehört zum Mystery-Genre und wurde von Egmont Manga veröffentlicht, ja. Spätestens jetzt müsste man es doch als Comedy einstufen, oder? 86 Bände, obwohl es auch nicht mehr lustig. Ja. Romance. Ja gut, schlagen wir den Band auf. Dort sehen wir Aoyama, der sich im Spiegel betrachtet mit einem merkwürdigen Kennzeichnung auf der Stirn, die in diesem Band auch noch eine gewisse Rolle spielen wird. Und ein Einleitungstext. Guten Tag, hier ist wie immer euer Aoyama. Wieder. Genau. Wie immer hat er diesmal nicht gesagt. Wie alle 85 Bände vorher. Und ein sehr interessanter Einleitungstext, wie ich fand. Dort nimmt er nämlich auf die Entstehung eines Falls Bezug. Fand ich sehr schön. Ja, bei der Polizei angerufen. tut mir leid. Ja, genau. Also, gerne mal durchlesen. Das ist doch geil. Dann auf der nächsten Seite die verantwortlichen Redakteure oder der verantwortliche Redakteur Steffen Hautog, die Gestaltung von Claudia und die Koordination von Theresa. Ja, Kevin, du darfst den vollständigen Namen gerne noch sagen. Gerne. V. Finnhauer und Lindenstroth. Genau. Wieder auf Mixpaper, FSC. Dann auf der nächsten Seite sehen wir Conan und Shinichi, wie sie an einem Handy stehen und genau etwas hören. In der japanischen Version ist übrigens das gleiche, weil es ja alle 5 Bände haben wir das gleiche Motiv. Band 86 haben wir jetzt erstmals das neue Motiv, das wird uns dann bis inklusive Band 90 begleiten. Noch ein langer Weg. Bitte nicht. Wir halten euch natürlich darüber auf dem Laufenden, was in den echten japanischen Bänden zu sehen ist. Und wir werden euch noch erzählen, was in dem Telefonat oder auf dem Handy zu hören sein dürfte. Das dürfen vielleicht einige auch schon wissen, wenn sie einen früheren Band gelesen haben, bezüglich Heiji und Kasua. Ich weiß gar nicht, welcher Band das war. Ich glaube, das war 83. Ja, genau. Okay. 83, ja. Auf der nächsten Seite dann, was bisher geschah und der Inhaltsüberblick mit den 11 Fällen, wobei beim Band bei Fall 10 ist was abgeschnitten ist. Punkt. Oh Wunder, ja. Blöd gemacht, haben die auch nie gemacht. Früher haben sie immer eine neue Zeile einfach angefangen. Naja, aber hier haben sie sich gedacht, komm, sparen wir ein bisschen Tinte. Da wäre ja auch unten nach unten kein Platz mehr gewesen. Also sie haben gedacht, das Schwarz, das wir für die Tinte hier sparen, das verwenden wir einfach, damit das Schwarz diesmal in den bei den Zeichnungen korrekt dargestellt wird. Das ist ja auch mal wichtig. Ja, ansonsten hätte man jetzt auf 7 Euro erhöhen müssen, ist doch klar. Ja, also vorab kann ich schon mal loben, bei den Schwarztönen diesmal fand ich keine weißen Flecken. Schmieren oder so, ja, was immer. Ja. Also das hat mir diesmal sehr gut gefallen im Vergleich zu vorigen Bänden. Da war das ja immer ein bisschen verschwommen. Störend. Scheinbar die Druckerei gewechselt. Besser wär's. Ja. Ich hau ein bisschen von der Geldfälscherbande. gut. Ich würde sagen, kommen wir ohne große Umschweife. Okay, die Umschweife hatten wir jetzt schon. Zum Inhalt des Bandes, da haben wir wieder 4 Fälle und der erste Fall ist der schon im vorigen Band 85 begonnen wurde mit 2 Kapiteln und jetzt im dritten Kapitel abgeschlossen wird. Worum ging es denn in dem Fall, Olli? Ja, ich fange mal ganz von vorne an, also schlag Band 85 nochmal auf. Nein, ich erzähle. Genau, oder lauscht Ollis Erklärung. Es ging im Prinzip darum, wir haben ja dieses mysteriöse Mädchen kennengelernt, das bei Sarah im Hotel wohnt, das würde gerne mit Conan sprechen und hat ihn deshalb eingeladen. Sarah hat das Ganze arrangiert und Conan ist aber nicht alleine gekommen, er wäre schon, aber Ran und Sonoko haben sich mit dran gehängt, weil in dem Hotel, wo Sarah lebt, ist auch ein großer Pool und die wollen unbedingt schwimmen und naja, deswegen sind sie halt mit und ja, dann wurde aus der Diskussion eher eine Poolparty, die aber ins Wasser gefallen ist. Immerhin keine Teeparty, ne? Ja, genau. Weil nämlich am Pool auch eine reiche Person liegt, die sich da eincremen lässt und plötzlich fällt einem auf, dass ihre Halskette fehlt und sie ist natürlich, weil die Halskette juwelenbesetzt war, sehr aufgeregt und man muss sie unbedingt wiederfinden und deshalb ja, suchen jetzt sie und ihre drei Begleiter, nenne ich sie jetzt mal, suchen halt die Halskette und finden sie nicht und die reiche Tochter, sag ich mal, geht dann in den Pool, geht tauchen mit Sauerstoffflasche, sucht den Pool ab und später wird sie dann tot aufgefunden. Oh Wunder. Und das Rätsel dabei ist allerdings, dass man nicht weiß, wie sie da drin war, denn später, vorher haben die Hotel-Rezeptionisten den Pool ja ständig im Blick gehabt und da war sie halt nicht zu sehen und später war sie dann plötzlich da zu sehen und es war eigentlich immer irgendwer da und keiner konnte unbemerkt an den Pool ran, also wirklich ein sehr mysteriöses Mysterium und dann wurden auch noch Glasscherben auf dem Boden des Pools dann gefunden, als die Leiche gefunden wurde und ja, alles war sehr mysteriös und das haben Takagi und Megure dann halt im Rahmen ihrer polizeilichen Tätigkeit ermittelt, zusammen mit Conan und Sera und jetzt, ja, kommen wir sozusagen zur Auflösung. Es wird erklärt, welcher Trick verwendet wurde, welche optischen Illusionen benutzt wurden, um eine Leiche verschwinden zu lassen. Und ja, es ist wirklich, ja, sehr interessant, kann man sagen. Auf jeden Fall lesen, man erfährt sozusagen einiges Neues über physikalische ja, genau. Elemente. Was Conan so von seinem Physiklehrer beigebracht bekommen hat. Und im Fernsehen gesehen hat. Ja, also zu meiner Bewertung des Falls, ich fand den Fall wirklich sehr schön. Zwar nicht überdurchschnittlich schön, aber halt schön. Vor allem sehr gut gefallen hat mir das zu Beginn des Bandes, also zur, hier ist ja nur die Fallaufklärung drin, dass nochmal alles Revue passiert wird, was bisher geschehen ist, dass die Leute nochmal vorgestellt werden, was ja sonst eigentlich immer stört, aber ich hatte den Fall wirklich nicht mehr so gut vor Augen. Demnach konnte ich hier auch wieder gut reinfinden, das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten die Aufklärung, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, so würde das in der Realität, glaube ich, niemals klappen. Aber es ist Detektiv Conan und ich vergebe hier eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Pools für den gesamten Fall. Ich vergebe auch 3 von 5 Taucherbrillen, muss dazu sagen, ja, genau dieses elendige dritte Kapitel stört eigentlich immer am meisten. Da wird alles nochmal erklärt, alle werden nochmal vorgestellt, alle Motive noch einmal klargestellt und zurechtgerückt. Aber wenn ein neuer Band startet, ist genau das, was man eigentlich haben will. Denn, also ich möchte ja nicht nochmal zu Band 85 zurückblättern. Ich möchte 86 starten und auch wirklich lesen. Von daher, hier ist es angenehm. In den meisten anderen Fällen ist es einfach unangenehm. Allerdings kann man das ja nicht beeinflussen. Das wird immer so bleiben, dass wir es mal gut und mal schlecht finden. Denn es geht ja auch um die Shonen Sunday-Leser, ne, die das Heft kaufen. Und dann auf einmal den allerletzten Fall bekommen und denken, oh, ja, okay, wer ist das? Was ist da? Und wer überhaupt? 3 von 5. Ich gebe dem Fall 2 von 5 nervenreichen Pussys. Weil davon, ich dachte, wir wären clean. Davon gibt es ja in diesem Fall auch 2. Und weil ich den Trick an sich fand ich ganz gut, aber das Teasing, was Aoyama in diesem Fall betreibt, gerade am Anfang und dann am Ende auch nochmal, dass man jetzt ja plotrelevante Sachen bekommen könnte, aber ach nein, Ran und Sonneko sind auch mit dabei. Das dachte er sich auch. Huch. Das stört mich. Wahrscheinlich wollte er eigentlich nur Conan zeichnen und hat auf einmal Ran daneben gezeichnet und dachte sich, oh, naja, jetzt muss ich sie mit reinbringen. Sorry, hast du Radigumi nicht gefunden? Ja. Ach, war halt zu spät, ne? Ja, und deswegen habe ich diesen Fall schon immer so ein bisschen gefunden. Nun gut, kann man nichts dran machen. Vielleicht später mal. 2 von 5. Ja, dann bleibe ich als letzter übrig, was? Und ja, also ich muss sagen, mir hat der Fall recht gut gefallen, muss ich sagen. Auch, es ja, war ein bisschen störend, wie schon gesagt, dass man das Spannende nicht jetzt nicht erlebt hat, aber trotzdem waren ja die Elemente da drin und ich bin sicher, es geht in dem Fall auch noch weiter und wir erfahren ja auch noch ein bisschen was in die Richtung Und ja, der Fall an sich, den fand ich, wie gesagt, auch recht gut. Diese optische Illusion, die erzeugt wurde, kann man in kleinerer Version ja dann auch mal selber austesten. Und ja, hat mir Spaß gemacht, den Fall zu lesen, auch dann in der Fallaufklärung, wo dann ganz professionell erklärt wurde und drei bestimmte Personen einen sehr lustigen und fragenden Gesichtsausdruck hatten. Ja. Das Bild war super. Also, ja, hat mir sehr gut gefallen, der Fall, und ich vergebe hier eine Bewertung von 4 von 5 um Bikini. Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten Fall. Den Fall, wo es dann auch wieder ein bisschen stärker um die Haupthandlung geht, dürfte man meinen, nicht wahr, Lasse? Genau, denn wir haben, Con hat ja im Band 85 am Ende der scharlachroten Kapitel erfahren, dadurch, dass er Subaru abgehört hat, dass die Nummer 2 der Organisation Rum jetzt sich in Bewegung gesetzt hat. Hohe Tiere kündigen sich an, wie Okia das formuliert hat. Und jetzt spricht er am Anfang dieses Kapitel darüber mit Ai, die es Rum erstmal mit einem Charakter aus einem Rumiko Takahashi-Manga verwechselt. Nun gut. Rumiko ist Takahashi ja auch schon war Sunday. Noch Ranma, Inuyasha, oder? Ja. Ja, ja. Ja, genau. Und das war ihre erste Lum Invader, kommt in ihrem ersten Manga vor. Noch aus den 70ern hat er, glaube ich, angefangen tatsächlich. Jedenfalls, nach kurzer Verwirrung stellt Ai dann klar, sie hat schon mal von Rum gehört. Und zwar ist das die Nummer 2 der Organisation. Und Con fragt, wie gehetzt nach, was für ein Typ ist Rum, Mann, Frau. Und darüber kommen wir jetzt eben zur Beschreibung von Rum, die Ai abgibt. Nämlich Zitat, dass sich die Geschichten der verschiedenen Organisationsmitglieder, die Ai gehört hat, sich stark unterscheiden. Und Rum ist je nachdem, wie man fragt, ein kräftiger Hühne, ein femininer Mann oder ein älterer Mann. Das sagt sie jedenfalls und Con schreibt alles kräftig mit, sagt dann aber, ist nur Zufall, dass er jetzt fragt und gibt ihr nicht preis, dass er konkrete Hinweise darauf hat, dass Rum sich in Bewegung gesetzt hat, wahrscheinlich, um sie nicht zu verunsichern. Gut, dann, wie das aber immer so ist, wenn Con und Ai über irgendwas Wichtiges reden, platzen die Detective Boys, die restlichen, mit denen sie unterwegs sind, weil sie gerade Fußball spielen waren, in das Gespräch hinein und Con muss erstmal eine Ausrede finden, warum sie über Rum geredet haben. Dabei gibt er die Ausrede an, dass er eigentlich über Limonade gesprochen hat, die sich ähnlich anhört wie Rum, Ramun, das klingt im Japanischen wahrscheinlich besser. Und dabei entdecken sie einen Jungen, der seit geraumer Zeit auf ein Apartment starrt und den gehen sie ihm hin und als sie zu ihm hinkommen, fängt er an zu weinen, denn er sagt, dass die nette Frau, die in dem Apartment wohnt, umgebracht wurde. Und dass da zunächst drei Typen rein ins Apartment gegangen sind. Ein kräftiger, ein langhaariger junger Mann, der fast wie eine Frau aussieht. Und ein etwas älterer Mann mit grauen Haaren. Woraufhin natürlich Ai und Con erstmal geschockt sind, aber da sich darauf berufen, dass... Was für ein Zufall, dass es genau auf die drei Beschreibungen von Rum zutrifft. Mensch, Aoyama. Fast als hätte sich das jemand ausgedacht. Nun ja. Übrigens, ein kleiner Fehler ist hier drin, den ich gefunden habe, von Aoyama. Wenn man sich die Seite anguckt, wo die Detective Boys durch die Allee rennen, sieht man, dass Con sein Netz mit dem Fußball auf dem Rücken hat. Und das hat er ein Panel, wo sie durchrennen, aber wenn sie beim Jungen ankommen, hat er es nicht mehr und es taucht im ganzen restlichen Fall nicht mehr auf. Also entweder hat es in der Gasse fallen gelassen oder Aoyama... Er hat es fallen gelassen und Gent hat drüber gestolpert. Na. Ja, oh, wäre das schön gewesen. Da liegen gelassen. Ah, hey, Lasse, nicht übel. Ihr würdet ja auch kein Fußball mitschleppen die ganze Zeit. Ist mir gar nicht aufgefallen, ja, cool. Also ich nehme an, er wollte ihm wohl wahrscheinlich einfach nicht die ganze Zeit zeichnen. Nun gut. Jedenfalls gehen sie dann zum Apartment hin. Die Tür steht offen und was finden sie? Die nette alte Frau, von der der Junge erzählt hat, ist tot in ihrem Apartment und sie ist erhängt. Hängt sie an der Decke. Übrigens, eine kleine Anmerkung. Ich habe den Manga, den Anime-Umsetzung gesehen letztens nochmal. Und da wird die Frau, ihr Kopf stets als Schatten gezeigt nur. Also man sieht nicht ihr Gesicht, während man hier im Manga voll drauf zeigt, wie sie da hängt. Also man muss sich quasi vorstellen, das Gesicht ist einfach schwarz, wie bei einer kriminellen Silhouette. Meinst du? Ja. Das haben sie da in der Hinsicht zensiert, das zeigen sie nicht voll. Das, wo ich jetzt gerade im Manga-Band nochmal da im Wechsel lese, fällt mir das nur gerade auf. Con gibt natürlich sofort Anweisungen, Polizei rufen und so weiter. Al macht das und währenddessen untersucht er den Raum, denn er stellt fest, unter den Füßen des Opfers befindet sich keine Trittmöglichkeit, worauf sie hätte stehen können, um sich abzustoßen, um sich selbst zu erhängen. Deswegen geht Con von Mord aus. Er findet es aber trotzdem komisch, denn an ihrem Hals finden sich keine Yoshikawa-Spuren. Das wurde in diesem Gothic-Loli-Fall erklärt, dass wenn jemand stranguliert wird, er versucht, mit den Fingern unter die den Strick zu kommen, mit dem er stranguliert wird und sich dabei selbst den Hals aufkratzt. Das war dieser Fall mit der Lolita, die sich so verkleidet hat in irgendeinem der vorherigen Bände mit Sonoko. Da wurde das thematisiert und er sagt eben hier, das Opfer hat keine solche Verletzung, was komisch ist, aber trotzdem keine Trittgelegenheit. Dann findet er noch einen Bankumschlag und eine entsprechende Quittung, nach der sie 500.000 Yen abgehoben hat. Nun ja, damit beenden Cons Vorermittlungen und Megure und Takagi kommen an den Tatort, wie immer. Damit ist das Kapitel auch schon fast zu Ende. Das erste Kapitel, die nette Dame von nebenan. Und es endet damit, dass der Junge, den sie aufgegriffen haben, vor der Tür des Apartments, haben sich einige Schaulustige versammelt. In der Gruppe der Schaulustigen entdeckt der Junge die drei Leute, die er gesehen hat, die das Apartment betreten haben. Dann folgt das dritte Kapitel, das sich im Prinzip daraus besteht, dass Megure und Takagi die drei Verdächtigen, die der Junge identifiziert hat, verhört. Das machen sie natürlich nicht mit den Kindern zusammen, aber Con hat, clever wie er ist, Takagi eine Detective Boys Badge in die Tasche geschmuggelt. und somit kann er alle Details der Verhöre mitkriegen. Und alle drei vermeintlichen Täter haben das Apartment des Opfers betreten, aber haben den Selbstmord scheinbar nicht gemeldet, was Megure und Takagi und Conan auch komisch vorkommt. Jedenfalls kann Conan tatsächlich am Ende durch die ganzen Verhöre der Leute feststellen, was ihn so stört und beendet dieses Untersuchungskapitel, indem er Takagi darum bittet, dass er ihm doch bitte 20.000 Yen leihen soll, die er wohl für die Fallaufklärung braucht. Und was es damit auf sich hat, muss man dann selber nachlesen im letzten Jahr. Ziemlich cool. Einfach mal Takagi fragen, ob er nicht mal 20.000 Yen so parat hat. Polizisten in Japan scheinen gut zu verdienen. Ja, weiß man nicht. Spesen. Hatte man beim Anruf nachgefragt, ne? Wie viel verdienen sie denn? Ja, okay, das kann ich Ihnen sagen, aber dann legen Sie bitte auf. Ja. Na, ich fand den Fall, um zur Bewertung zu kommen, ganz okay. Vor allem, dass jetzt auf Rum Bezug genommen wird, direkt nachdem er erwähnt wurde, also praktisch direkt nachdem er erwähnt wurde, war sehr gut. Die drei Charaktere, ja, ein bisschen vorhersehbar, dass jetzt die drei da auftauchen, war natürlich so ein Spannungselement, das dann gleich wieder zerstört wurde, weil die Organisation niemals so offensichtliche Spuren hinterlassen würde, was ja mittlerweile allen Leuten klar sein sollte. Dennoch ein ungewohntes Setting und ich fand vor allem auch schön, dass die Verdächtigen nicht so 0-15 Verdächtige war, sondern der eine hat plötzlich irgendwie ein scheinbares Alibi, wird dann von der Polizei dorthin geführt, stellt sich raus, das ist gar kein Alibi und dann versucht er zu türmen, macht sich aufmüpfig, alles mögliche, dann fangen die an am Tatort zu rauchen, wo man sich auch denkt, was soll das denn jetzt? Also war alles nicht so 0815 und auch die Fallaufklärung fand ich diesmal sehr gelungen, also nicht so standardmäßig, wie man meinen könnte, gelungene Abwechslung, von daher gehe ich hier durchaus auch auf 4 von 5 Zigaretten. Okay, Zigaretten soll man ja nicht rauchen, von daher auf Feuerzeuge, das ist ein bisschen... Ja, Feuerzeuge sind ein bisschen gefährlich, ne? Nee. Die ganze Wohnung in Brand gesteckt. Nein. Zum Kerzen anzünden natürlich. Ah, ja, gut. Muss die Flamme natürlich... Ja, genau, die Flamme ganz, ganz klein einstellen, nicht zu vergessen. Ja. Also 4 von 5 Feuerzeuge mit kleiner Stichflamme. Nein, 4 von 5 schaffe ich nicht. 3,5 aber sehr wohl, aus den Gründen, die du gesagt hast... Gelungene Fallaufklärung. Der Rest, den hast du ja erwähnt. Rum-Erwähnung, immerhin mussten wir keine 20 Wände warten. Das ist schon mal nett. Ansonsten, ja, 3,5 von 5 kleinen Jungen. Ja, ich kann mich den im Prinzip auch nur anschließen und würde auch wie Kevin 3,5 von 5 Detective Boys vergeben. Schöner Fall. Ja, dann schließe ich mich Philipp an. Ja, danke. Und vergebe. Ich vergebe hier 4 von 5 Geldscheinen, die sich ja Conan von Takagi leiht. Und ja, war wirklich sehr schön, dass Ja, das Zufallselement mit Mensch, das sind ja die Rumtäter plötzlich. Alle drei rumpfen da, dass, toll. Ne? Es war irgendwie klar, dass das nicht so... Da rum. Aber, ja, und dann aber auch halt so während der Fallaufklärung so die ganzen merkwürdigen Verhaltensweisen der Leute, also wirklich, ja, recht mysteriös. Die beste Szene fand ich in dem Verhör von Megure, wo der eine gesagt hat, ich habe ja eigentlich nur mein Geld mitgenommen, habe ich damit was Strafbares getan und mir ja, das ja, richtig ja. aus und brüllt ihn voll an und er, okay, alles klar. Oh, Leute. War die beste Szene. Ja, und... Der Typ war geil, ja. der Verdächtige. Ja. Ja, ich bin allerdings unsicher, ob das im echten Leben auch funktionieren würde, ob der Trick so, wie es ist, aber... Kannst du ausprobieren. Ja. Bisschen Geld brauchst ja, du nur, aber... Ich musste mir von Takagi noch ein bisschen Geld leihen und dann... Ich rufe bei der Polizei an. Ja, genau. Bitte beeilen Sie sich, sonst bin ich gleich tot. Ich möchte ja was ausprobieren. Ich. Ja, aber wie gesagt, auch sehr schön, dass wir ein paar interessante Details über Rum erfahren. Mal schauen, ob wir ihn in den nächsten Kapiteln sehen werden. Ja, das ist eine gute Frage, denn das nächste Kapitel oder der nächste Fall wird uns jetzt unser Stargast vorstellen, nicht wahr, Kevin? Ja. Ja, sind wir hier im News-Podcast oder was? Ja, mache ich gerne. Nämlich es fängt der Fall damit an, dass Colin Hagee zwingt am Telefon einen guten Fall mal herauszuschütteln aus dem Ärmel. Das macht er auch sofort, als Colin ihm eine schöne Aufnahme vorspielt, die um seine liebste Casua spielt. Die treffen sich dann in einer Pension in Nagano und um genau diese Pension, in der sie sich befinden, geht es auch noch in dem Fall. Wahnsinn. Das sind Zufälle um Zufälle. Und ich meine nicht die Pfeilwurzelmehlsuppe, die ja verspeist werden soll. Wie lang der Name ist? Pfeil... Sag das 5-mal laut und schnell. Nee. Also ich nicht. Ja, ich nicht. Bitte einsenden Schreibt unter es in die PS-Identität von... Ja, alles an dich. Okay, viel Spaß, weiter geht's. Hagee hat einen guten Fall parat. Es geht um einen Kama Itachi. Zu Deutsch in etwa... was war das? Säbelwiesel? Sichelwiesel. Wiesel. Also es geht um eine Gestalt, die irgendwie mit der Sichel umherlaufen, so wieder so ein mysteriöses Wesen, wie halt der Kappa... Und der Hundedämon, da wird auch später noch drauf Bezug genommen. Genau. Wie ihr wisst, Aoyama versucht ja jede einzelne japanische Sage dran zu nehmen, die er finden kann. ich habe schon einen Anruf erhalten von ihm. Er möchte bald auch mal was vom Hund im bayerischen Wald suchen, ne? Weil langsam hat er alle japanischen Geschichten ja Und ein Fall über den Froschkönig und was weiß ich nicht was. Strummelpeter ist auch ja, dran, genau. Ne? ihr wisst, was wir sagen wollen. In dieser Pension treffen sie aber auch noch auf einige Leute, die mit dem Fall zu tun haben. Denn, um es noch genauer zu sagen, diese Kama Itachi kann offenbar auf dem Wasser laufen. Ob er jetzt der Erlöser ist, auf den wir so lange warten, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass man mit dieser Gestalt einen schlimmen Fall vertuschen möchte. Weitere Personen tauchen auf, darunter ein Redakteur, der genau dieses mysteriöse Foto geschossen haben will, als auch eine junge Dame, die eben dieses Foto anzweifelt. Ein kleiner Junge stößt jedenfalls noch hinzu, der gegenüber Colin behauptet, dass er den Kama Itachi gesehen hätte und auch bezeugen kann, dass er wirklich über dem Wasser läuft. Es geht also weiter und weiter. Man sucht nach der komischen Sichel des Kama Itachi, findet diese, merkt, okay, die ist wertlos, alles klar. Daraufhin zerspringt das Licht des Dachbodens, wahllose Menschen werden angegriffen, erleiden glamouröse Schnittwunden und jetzt ist allen klar, diese Kama Itachi steckt voller Mordlust. Denn sowohl die Redakteurin als auch Heiji und Kogoro werden blutrünstig und eiskalt angegriffen. Wahnsinn. Nicht spannend genug? Es geht noch. Alles gut. Ja, danach macht man natürlich das, was jeder machen würde, die Polizei anrufen. Und aus Nagano. In Nagano. Da liegt also nichts näher, als dass jetzt die Kommissare Yui und Kansuke Yamato vorbeikommen. Allerdings kommt genau Yamamura vorbei und das hat ein paar negative Folgen. Nämlich, was? Ich glaube, da mag jemand Yamamura. Ja, Inspektor Yama. Und dieser ist es, der einige bedeutende Fehler macht, die ich aber später noch anschneiden werde. Es ist Yamamura. Ja. Erstmal sagt er, wo er überall mitgewirkt hat. Ja, erstmal profilieren, was er so alles kann, ne? Profilieren, ja. Machen wir weiter mit dem Fall. Er nimmt natürlich, startet die Beweisaufnahme, begutachtet den Dachboden und den Tatgegenstand. Ja, ein Schuppen ist es. Ein Schuppen, das noch zu sagen. Ja, also, der Schuppen. Steht draußen rum. Ja, ein Schuppen. Ist auch in der Lage, die Glühbirne wieder zusammenzusetzen und zu untersuchen, findet allerdings keine Tatwaffe in dem Sinne. Vor allem, er setzt die Glühbirne ganz genau wieder zusammen. Ja, was soll das? Das geht gar nicht. Ja, aber... Naja, okay. Das war die Spurensicherung, die können das. Inspektor Tomé, ne? Nichts Besseres zu tun als die... Tomé! Der ist manchmal gar nicht gibt, ne? Hauptsache. Ich meine, die können ja auch, haben ja auch im vorigen Fall diesen Fingerabdruck auf dem Haken wieder. Nun könnte man meinen, das Schlimme ist schon passiert. Da wurden ein paar Leute wahllos angegriffen, okay. Die Polizei ist schon da. Was kann denn dann noch passieren? Das sage ich euch. Ein alter Mann, der Urbesitzer der Pension, fängt an zu schreien. Man weiß, er nächtigt in einer Art Unterschlupf außerhalb der Bademöglichkeit der Pension. Über diese könnte man aber oder kann man aber leider nicht einfach hinüberlaufen. Das würde ja voraussetzen, dass man übers Wasser laufen kann, weshalb man dazu verdammt ist, eine kleine Abkürzung oder ein Umweg. In dem Fall Verlängerung, ja, einen Umweg zu nehmen. Über diese Verlängerung taucht man auch am Tatort auf, kann die Leiche erblicken, die wunderschön mit einer Sichel ins Herz erstochen wurde. Ja, das heißt natürlich, alles klar, das Mordopfer ist gefunden. Der Kommissar Inspektor Yamamura ist allerdings schon am Tatort angetroffen, da er nur wenige Meter davon entfernt war. Die Spurensuche beginnt von neuem. Jetzt können wir natürlich auch dann in Zahlen drei Tatverdächtige ermitteln, die vorher auch schon mehr oder weniger klar waren. Einmal der Redakteur, einmal die Redakteurin der Konkurrenzzeitschrift und einmal eine Mitarbeiterin, die sich eingeheiratet hat in die ganze Geschichte hier. Und so muss nun ermittelt werden, wer hat die Sichel, die vorher aus dem Schuppen geklaut wurde, mit dem diese Sichel ermordet wurde. Wer mit der Sichel ermordet wurde? Ja, genau. Na, das wäre zu viel verraten. Ich sage noch so viel. Neben einer heißen Suppe machen wir es uns jetzt noch mal gemütlich und besprechen noch einmal etwas gemeinsam über den Fall. Genau. Also ich fand den Fall, bei dem es natürlich, wenn man mit Heiji zur Sache geht, ganz okay. Also jetzt nicht den allerbesten Fall. Dass Heiji da ist, ist ja schon mal ein Pluspunkt. Ja. Denn wenn Conan und Heiji gemeinsam ermitteln, wird es immer besonders spannend. Und das Beste ist, man kann noch ein bisschen den Ermittlungen beiwohnen. Kriegt immer ein bisschen was von denen übermittelt, wo sie gerade sind in ihren Ermittlungen, weil sie sich ja auch gegenseitig immer austauschen und Conan nicht alles für sich behält. Das macht es ja immer besonders interessant. Dass Yamamura da ist, macht's ein wenig lustig und amüsant, dass er halt auch Fehler begeht. Fehler sind menschlich, aber nicht bei Polizisten. Mhm. So darf ja nicht passieren. Naja, ansonsten für einen Heiji-Fall bisschen kurz. Ich glaube, es sind 4 Kapitel. Da hätte man doch... hätte mit 6 gerechnet. 4 ist ein bisschen A-Kurs, 5 wäre okay. 6 eigentlich wünschenswert. Nachdem der erste Mord begangen wurde, geht's dann gleich schon zur Aufklärung. Der hätte eigentlich noch ein zweiter Mord geschehen müssen und dann die Verdächtige, den Conan und Heiji gerade hatten, wird nochmal ermordet und dann alles nochmal auf den Kopf gestellt. Finde ich auch, ja. Das ist nicht passiert. einzig Interessante ist hier auch praktisch nur, dass es dann mit Heiji und Kazuha in der Liebesgeschichte bisschen weiter bisschen also, weitergeht. Halbe Fußzehe, ja. halbe Fußzehe. Knoblauchzehe, ne? Vom Vampirfall, der auch von Yamamura gelöst wurde. Ja. ja, ansonsten, also ich bin nicht wirklich warm geworden mit dem Fall. Es war zwar ein schönes Mysterium, aber auch nicht deutlich besser als der Kappa-Fall damals. Von daher kann ich hier eigentlich nur zu 3 von 5 Suppen gehen. Mehr mag ich hier kaum vergeben. Es war schön, es war spannend, aber die Spannung ist mir zu abrupt geendet. Sonst wären wir bei 4 oder vielleicht sogar 5 gelandet, wenn es länger geworden wäre. Aber so, tut mir leid, nicht möglich. Ich verzeihe dir, vergebe aber im gleichen Atemzug 4 Dampffeder, denn mir hat die Geschichte erstaunlich gut gefallen. Heiji ist immer so, wo ich denke, naja, gut, Heiji ist da, jetzt passiert was. Und ja, das war tatsächlich einer der Heiji-Fälle, den ich mir sogar nochmal durchlesen würde in den nächsten paar Jahren. Hat mir ausgesprochen gut gefallen. Nicht nur die Auflösung an sich, auch das um Kazuha hat mir gefallen, ja. Also mehr als davor gefallen und mehr als die Auflösung davor. Bisher der beste Fall des Bandes. 4 von 5. Gut gemacht. Ja. Ich schließe mich Kevin an. Gut, dann komme ich nochmal in die Runde als letzter. Ja, also ich fand den Fall auch ähnlich wie Philipp für einen Heiji-Fall, habe ich da mehr erwartet. Also Heiji liefert ja sonst immer, bringt er ja immer so die Kracherfälle mit. Und diesmal war das irgendwie so, na, eher mehr so ein normaler Standardfall, sag ich mal. Immerhin 4 Kapitel, ne? Also die waren aber auch gut genutzt, die 4 Kapitel, wie ich finde. Ja, wie du hast ja, ja schon gesagt. ja, und ja, deswegen hatte ich da auch so ein, ja, war ich besseres gewohnt, sagen wir, wie Yamamura schon erwähnt hat, Vampirfall, der Hundedämonfall, die waren alle ja noch besser in dem Sinne und ja, waren lustige Sachen, waren auch mit dabei, aber fand ich jetzt nicht so viele. Ermittlungen war ganz nett, fand ich auch, dass Conan und Heiji dann am einen Punkt sozusagen ins Leere getippt haben. Das war auch ganz nett, aber ansonsten, ja, war es auf jeden Fall ein schöner Fall, man kann ihn gut lesen und hat jetzt aber bei mir nicht so die herausragenden Punkte gebracht, dass es auf den Durchschnitt übersteigt sozusagen und deshalb bleibe ich bei einer Standardbewertung von 3 von 5. Danke, Olli. Aber Ran hat eine gute Szene gebracht, indem sie dann schnell wieder nach Hause war. Ja. Das war eine gute Szene. Ich fahre nach Hause. Was? Warum? Nun, wo wir alle bewertet haben, möchte ich immer gerne nochmal zu Yamamura zu sprechen kommen. Nämlich, wenn das jetzt wirklich so die Polizei in Japan ist, dann meine ich das Land, aber unter allen höchsten Auflagen. Denn. Naja, du musst nur Gunma machen. Ah, stimmt, ja. Und den Rand von Nagano. Ja, genau. Denn, ja. Also Leute, man betritt diesen Schuppen, findet eine Sichel, die gefährlicher kaum sein könnte, untersucht die, legt die nach einer Stunde wieder genau dorthin, wo die vorher war, ja, und danach wischt mit dieser Sichel, die eben noch untersucht wurde und für ungefährlich befunden wurde, einfach einen Menschen umgebracht, hallo? Sie wissen das, wenn hier in Deutschland ein Computer beschlagnahmt wird, dann dauert es Wochen oder Monate, bis man den wiederbekommt. Und die Sichel ist in einer halben Minute wieder da. Jo, ein bisschen scharf, aber ungefährlich. Ne? Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, dann klappt das schon. Ja, genau, alles gut. Danke. Die Erfahrung hat auch schon Professor Agasser mit seinem Teppich gemacht. ja, und Conan mit der Diskette von Itakura, die sonst auch ewig verschwunden wäre. Ja. Die extra noch gesichert hat. Damals Folge 333. Ja, na gut. Machen wir weiter mit dem nächsten und letzten Fall in diesem Band, da geht es dann endlich, den darf ich ausnahmsweise mal vorstellen, hier komme ich auch noch zu meiner großen Rolle. Ja, oh Wunder. Oh. Da geht es dann ausnahmsweise wirklich um die Polizei in Nagano, weswegen wir alle hier sind. Deswegen hat Aoyama auch die Ermittlungen dort angestellt. Es beginnt damit, dass zu Beginn des Falls jemand ermordet wird von einer unbekannten Person, die komplett in Schwarz gekleidet ist oder zumindest so aussieht. Wird jemand ermordet Und dann springen wir wieder zurück zu dem Abschluss des Kamaitachi-Falls. Kogoro, Ran und Colin können mit Yamamura gemeinsam nach Hause fahren oder nach Hause gebracht werden. Allerdings möchte Kogoro noch ein paar Sehenswürdigkeiten der Umgebung angucken. Das tun sie dann auch, sehen dort einige Skulpturen, die halt auch auf dem Cover des Bandes 86 zu sehen sind. Und beim Anschauen der Skulpturen treffen sie dann endlich auf die Polizisten aus Nagano. Einmal auf Kansuke, Takaki und Yui, die gemeinsam auch dort unterwegs sind, weil sie gerade ein bisschen Zeit haben. Das kann man ja so haben als Polizist, ne? Ja, genau. Dann lernen sie noch zwei weitere Polizisten kennen, die auch zur Polizei in Nagano, oder drei Polizisten kennen, die zur Polizei in Nagano gehören, eben nicht mit Kansuke, Yui und Takaki zusammenarbeiten, sondern eine eigene Abteilung bilden. Ja, die trennen sich dann wieder. Und irgendwann später, als sie an einem Fluss ankommen, also Konnen, Ran, Kogoro und die drei Hauptpolizisten aus Nagano, sage ich mal, also Takaki, Yui und Kansuke, lehnt sich Kansuke über ein Geländer an diesem Fluss und entdeckt in diesem Fluss dann plötzlich etwas Rotes, ganz viel Blut und einen Kopf von einer Person. Natürlich laufen sie sofort alle runter, holen diesen Kopf raus, sehen, das ist der Kopf eines Polizisten, und am Ufer des Flusses entdecken sie dann auch sofort eine verbrannte Leiche, die vermeintlich zu diesem Opfer gehört. Genau, das muss natürlich die Spurensicherung unter Leitung von, ja, okay, nicht unter Leitung von Inspektor Tomei ermitteln. Ja, auf jeden Fall ein Kopf in einem Fluss, abgetrennt vom Körper. Wie sich später herausstellt, ist das auch die Leiche oder der Körper des Polizisten, also Kopf und Körper wurden getrennt. Dann beginnen die Ermittlungen, und zu den Ermittlungen stößt dann auch der Leiter der Polizei in Nagano hinzu, also der oberste Kopf dort, ja, und Körper, Hyoe Kuroda, den wir auch im Schlüsselloch dieses Bandes schon erblicken konnten. Und er hat nur ein Auge. Genau, er hat nur ein Auge, ein Merkmal, das auch Rum hat, also ja, Spannung garantiert, macht auch einen mysteriösen Eindruck und leitet eben die Polizei in Nagano. Was noch ganz wichtig ist, auf dem Kopf, der gefunden wurde, befindet sich ein Kreuz, könnte man meinen, also ein X. Es stellt sich allerdings schnell heraus, dass es kein Kreuz ist, sondern der Fußabdruck eines Spechts, also von dem Vogel Specht. Dann beginnen natürlich die Ermittlungen. Alle ermitteln in die verschiedenen Richtungen, eben von dem Polizeioberkommissar, von Leiter der Polizei, Hyoe Kuro, da angewiesen. Dann findet einer der Polizisten eine interessante Fallakte aus der Vergangenheit von vor 8-9 Jahren, wo es auch um Kanskes Jugendfreund geht. Allerdings will er, bevor er die Informationen aus dieser Fallakte übermitteln kann, wird auch er umgebracht von dieser mysteriösen schwarzen Person. Naja, dann wird Kansuke kommt alleine zu diesem Tatort, findet dort die Leiche auf, verständigt auch die anderen Polizisten, die kommen dann auch zum Tatort, und dann gerät er unfreiwillig Kansuke unter Tatverdacht. Also hier haben wir schon dann die zweite Leiche in diesem Fall, und es sollen noch weitere folgen, wenn man dem Serienmörder glauben darf. Denn er hat eine SMS hinterlassen von dem Handy des ersten Opfers, dass noch drei weitere Opfer folgen sollen. Und im Laufe des Bandes, beziehungsweise ganz zum Schluss des Bandes, begegnen wir auch noch der letzten Leiche. Denn am Ende ist ein Polizist, einer dieser drei anderen Polizisten dort, längere Zeit nicht kontaktierbar. Allerdings wissen sie noch, dass er auf dem Weg zu einem Berg war oder einer Hütte dort. Und als die Gruppe sich natürlich sofort auf den Weg dorthin macht und dort ankommt, sehen sie den Polizisten auch noch, der allerdings hinter einem Auto hergezogen wird. Und zwar um seinen Hals mit einem Seil festgebunden. Und dann fährt dieses Auto langsam und genüsslich die Klippe hinunter. Und auch dort wird der Kopf vom Körper abgetrennt. Ganz skrupellos gezeichnet. Also Respekt. Ja, jetzt haben wir hier drei Leichen im aktuellen Fall. Bei allen wurde der Kopf abgetrennt. Okay, bei der zweiten nicht. Aber ja, könnte man schon meinen. Auch erwürgt, stranguliert. Und Kansuke gerät immer mehr unter Tatverdacht. Wie der Fall dann ausgeht, bisschen was fehlt ja noch, das erfahren wir dann in Band 87 im April, den wir natürlich auch in einem separaten Themenpodcast besprechen werden. Aber vorerst soweit, 3 Kapitel in diesem Fall mit der Polizei aus Nagano, die ja schon für längere und dramatische Fälle, beziehungsweise ja, bekannt sind, Stichwort Rote Wand und den Fall damals mit den Tausendfüßlern, auch eine Mordserie, diesmal wieder in die ähnliche Richtung, 3 Opfer haben wir schon, 2 weitere sollen offenbar noch folgen, so viel Möglichkeiten bestehen ja kaum noch. Ja, wie fandet ihr den Fall? Sehr gut, muss ich sagen. Hat mir wirklich super, muss ich sagen. Zunächst halt auch der Einstieg, also erstmal natürlich so ein paar Informationen über die Sehenswürdigkeiten, wieder so ein paar geschichtliche Hintergrundwissen, wer Interesse daran hat, sehr gut. Also gute Informationen, auch immer mal so nebenbei. Dann, dass man eben die Nagano-Polizisten mal so ein bisschen, ja, privat trifft, sag ich mal, also auch wirklich so, ja, eben mehr so im vertrauten, privaten Gespräch wie Yui und Kansuke und genau sowas und wo, wie sich Kansuke und der andere, dessen Name mir immer entfällt, Philipp, hilf mir, genau, ja, Kome kenne ich auch, der, wie die beiden sich dann da immer so leicht anfeinden, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Atmosphäre. Und dann eben halt auch, ja, die, der mysteriöse Chef, sage ich mal, der dann da auftritt, der eventuell rum sein könnte, wegen dem einen Auge und weil er ja auch älter ist. Und dann die Mordserie an sich an Nagano-Polizisten und dann gerät auch noch Kansuke selber unter Verdacht. Also wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Und dann eben auch, ja, die Mordserie ist diesmal, finde ich, ziemlich brutal gezeichnet. Auch gleich am Anfang, wo der da mit dem Schwert umgebracht wird, dann am Ende, wo ihm da plötzlich der Kopf mit dem Auto, also, gar, das möchte man nicht unbedingt. Nee, sowieso nicht. Keinen Mord von denen möchte ich gerne erleben, muss ich sagen. So im Pool versteckt, ja, werden, ist doch noch ganz okay. Ja. Warmes Wasser, ne? Ja, naja. Immer warmes Wasser. Besser als von der Sichel getroffen zu werden, also ehrlich. Autsch. Naja, okay. Ja, jedenfalls, es geht ja auch noch weiter. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also das Setting so an sich innerhalb der Polizei von Nagano, geht ein Mörder rum. Und ja, also finde ich wirklich sehr spannend. Und ja, ich neige schon dazu, auch weil es vielleicht mit der Hauptstory weitergehen könnte, so schon vielleicht tendiere ich zur vollen Punktzahl, weiß ich noch nicht. Mal schauen, was noch kommt. Im Moment liege ich auf jeden Fall bei 4 von 5 Kopfmarkierungen. Oh. Dann möchte ich ganz kurz auch was sagen. Ich vergebe auch 4 von 5 Polizeimarken. Ich glaube nämlich, also ich fand den Anfang super langweilig. Ich dachte, was ist denn das hier für ein Quatsch? Weil so Geschichtsunterricht habe ich keine Lust drauf. Wenn ich Manga lese, dann möchte ich unterhalten werden und nicht irgendwie, also ich lese ja Manga nicht, um in der Schule zu sein. Ich möchte ja nicht weiter zu reden. Jedenfalls, das fand ich langweilig. Wurde aber deutlich besser. Weshalb ich auch da schon sehr gespannt bin, wie es weitergeht. Und mich hat das auch ein bisschen an Film 4 erinnert. Da war ja noch so Shiratori ein bisschen unter Verdacht, weil er noch der Neue, also als neuer Polizist war. Und man nicht ganz wusste, ob er nicht auch einer von den Tatverdächtigen sein könnte. Beziehungsweise bei Conan war einer von den Tatverdächtigen. Das war doch Udagiri. Im vierten Film, das war der Killer in ihren Augen. Shiratori war unter dem, na, er war ja in Behandlung bei dem Typen. Bei dem Arzt, ja. Und da wurde Shiratori verwusst. Ja, doch, Conan sagte im Film, oder ist der Täter etwa in den Reihen der Polizei zu suchen? Dann ist er so rausgezoomt und man hat auch ein böse Lachen in Shiratori gesehen. Ich glaube aber, die waren alle und so auch, ja. Ja, also speziell verdächtig wurde halt Udagiri von Eri, aber sonst Shiratori wurde, glaube ich, nicht speziell verdächtig. Ich habe ihn irgendwie besonders im Hintergrund, ich weiß auch nicht mehr. Weil du ihn verdächtigt hast. Vielleicht, Kevin. Vielleicht denkst du auch an Film 3, wo er so mysteriöse Äußerungen gemacht hat. War es das mit den Karten oder was war das? Nee, das war Film 2. Film 3 war mit Kaito Kid. Ja, mit dem russischen Ei. Ach, das war cool. Ja, hey, Mensch. Was von Minami? Ja, ein anderer Themenpodcast wäre das. Ach so. Okay. Gut. Ja, ich bin fertig. Was hast du denn vergeben? Auch 4 von 5, was? Polizeimarken. Was? Ah ja, ah, ja. Alles klar. Zu meiner Bewertung, ich möchte gerne zur vollen Punktzahl übergehen. 5 von 5. Wow, jetzt schon? Spechtfüßen, obwohl ich natürlich noch nicht weiß, wie der Fall enden wird. Jetzt das müssen schon. Wir dann natürlich sehen. Aber der harmlose Anfang, dann geht's dramatisch weiter. Und es steigert sich ja immer weiter bis zum Ende, wo auf einmal jemand hinter einem Auto hergezogen wird und dann die Klippe hinabstürzt. Sowas habe ich zuletzt in Band 1 oder 2, 3 gesehen. Bei der Mumie im Wald vielleicht gerade noch so, obwohl das ist auch nicht so. Okay, das war schon ziemlich brutal, Mumie im Wald. Kopf, ja? Ja, bei Band 1 hast du es ja nicht gesehen, wie die Schlinge mit der Achterbahn. Ja, aber das Blut. Ja, das war schon auch. Ja, heftig. Das hast du gesehen. Ja. Ja. Ja. Eine ganze Seite voll Blut. Ja. Naja. Also zerstückelte Körper hier und eine mysteriöse Person, Hyoe Kuro, da die mir sehr gut gefällt, hat für mich ein großes Plus in diesem Fall, dass Conan eben auch dort noch ein bisschen vorsichtig sein muss, wie er sich verhält, was er tut. Dass auch Kansuke verdächtigt wird, hat mir auch sehr gut gefallen. Also alles in allem perfekter Fall, sehr gut. Ich wüsste gar nicht, was es für Gründe geben könnte, nicht die volle Punktzahl zu geben. Also lustig war er noch, fällt mir gerade auf, als er den Kopf eines seiner Kollegen da rausfischt aus dem Fluss, er nimmt den Kopf ja mit der bloßen Hand, ne? Also ich meine, hallo? Ein abgetrennter Kopf. Er ist Polizist. Ja, hallo? Gerade als Polizist hat man wohl Handschuhe dabei oder so. Er war ja privat unterwegs. Ja, hallo? Und der Fisch mit der Hand. Nee, aber das kommt doch später. Er sagt doch später, ist er doch auch, wo er das mit ohne Handschuh anfasst und da sagt er irgendwie, ja, ist egal, ich hab's eh schon angefasst. Ich glaube, bei der Tatwaffe später dann bei dem Seil in dem wo er den runterhebt, die Leiche. Ja. Genau. Ja, ich kann auch als positive Argumente sagen, und zwar, dass der Übergang vom letzten Fall zu diesem Fall sehr gelungen war, mit Yamamura eben, das auch noch auftaucht und praktisch ein fließender Übergang da ist. Und auch, dass es so eine schöne Einleitung gibt, wo eine mysteriöse Gestalt das erste Opfer umbringt. Ja. Wie lange hat denn das nicht mehr in Korn? Ja, also keine Ahnung. Der ganze Band ist beinahe fließend aufgebaut. Voll cool. Und schön fand ich auch noch, der eine Witz, dass der eine Polizist immer beim falschen Nachnamen angesprochen wird, weil er jetzt wieder den Mädchennamen seiner Mutter angenommen hat. Naja, okay. Okay, so viel zu meiner Bewertung. Ich, volle Punktzahl, alles raus hier. 5 von 5 Fußabdrücken vom Specht. Ich würde auch 5 von 5 vergeben, ehrlich gesagt. Also ich habe nochmal überlegt, ob es erstmal 4 bis zum Ende des Falls geben soll. Ja, aber der Fall ist einfach schon geil. Das muss man schon, also alles daran. Das Nagano-Trio ist sowieso eines der besten Sachen, die Gosho im Moment in diesem Manga hat. Und es ist auch, sie treten ja auch nicht allzu oft auf, was auch schön ist, im Gegensatz zu Heiji, der inzwischen jährlich einmal vorbeischaut und dann machen darf. Ja, genau. Das Nagano-Trio ist toll und Kuro da, das Charakterdesign super und wie er seine Autorität und alles ist toll. Der Fall auch mal wieder schön, also das heißt schön brutal. Also. Aber sowas hat man lange nicht mehr gehabt und das erinnert halt schon wirklich an in der Tat. Frühere Tage. Es ist einfach schon so halber Nostalgie-Trip, als noch abgetrennte Köpfe unter dem Pullover. Oh ja, das weiß ich auch noch. Mumie im Wald, ne? Ja, im Mumienfall. Und der ganze Körper zerstückelt wurde. Ja, das war. Da hat Gosho mal wieder den Mut gefunden, mal ein bisschen was Erwachseneres zu machen. Vielleicht behält er das ja bei, werden wir sehr ja sehen. Schön, ja. Ja, toller Fall, 5 von 5. Gut, Augen. Dann kommen wir noch kurz zu dem, was uns am Ende erwartet. Da haben wir ein kleines Detektivlexikon über Takeshi Yoshiki. Nicht wahr, Olli? Ja, so sieht's aus. Der gute Aoyama stellt uns mal wieder was vor. Diesmal ist die Beschreibung allerdings nicht so ausführlich wie in den letzten Bänden, wie ich finde. Im Prinzip kann man hier eigentlich nur sagen, dass der Hauptcharakter, der Takeshi Yoshiki, ein ehrgeiziges Arbeitstier ist und an einem Fall so lange dran rumtüftet und überlegt, bis er es rausgefunden hat. Aha, vergleichbar also mit dem Fürsten von Takeshis Castle, ne? Der tüftet so lange in den Spielen rum, bis die Japaner nicht mehr bis zum Finale kommen, ne? Ich verstehe schon. Und du meinst wahrscheinlich eher dieser generell, der es immer wieder versucht. Und dann laufen sie alle über die Steine. Schön. Und keine Zeit. Ehrlich. Stimmt, der heißt ja hier auch Takeshi. Ja, genau. Oder sonst Columbo könnte man ihn noch mit. Ja, Columbo hat er ja schon mal vorgestellt. Ja, aber ich meine, den Takeshi so ein bisschen mit der Hartnäckigkeit, das ist ja auch ein Markenzeichen von Columbo, wenn man ihn jetzt so kriminalistisch vergleichen möchte. Aber ansonsten kenne ich ihn nicht weiter. Es wurde auch wenig hier über ihn geschrieben. Am interessantesten fand ich eigentlich noch am Ende die Aussage, dass Aoyama offenbar ein Fan von Crossovern ist. So viele Crossover von Detective Conan gab es jetzt ja gar nicht. Also einige schon, aber nicht so, dass man sagen würde, Detective Conan hat zig Crossover. Mit diesem TV-Gerät gab es noch eins, ne? Mit Wu oder U oder... Ja, mit Lupin gab es ja eins. Dann jetzt ja neulich mit... Das meiste ist halt im Anime, ne? Da gab es ja schon mal eine Crossover mit einer Realschauspielerin, dann mit einer realen Fernsehsendung. Ja, mit zwei sogar. So gab es ja jetzt eins. Mal. Hatten wir im letzten News-Podcast ausführlich besprochen. Ja. In Kaito Kid hat er so einen Crossover gemacht. Dann gab es den Hyper-Crossover. Okay, ich gebe mich geschlagen. Zwei. Und das gesamte... Eigentlich ist Kaito Kid das aufregende ständiges ja, Crossover, ne? Ja, so sehen wir. Also fand ich sehr interessant, die Aussage hier unten drunter, aber naja. Ja, das war noch mit so das, was man sich auch gemerkt hat. Da vielleicht kommt ja nochmal irgendwann. Ja, bestimmt. Crossover. Wir haben ja noch, wenn über 100 Bände kommen, da gibt es bestimmt noch einiges an Material im Anime und so weiter und so fort. In diesem Band hatten wir ja Conan und Prinzessin. Ja, genau. Also am Ende haben wir danach im Detektivlexikon noch Werbung für die Special Romance Edition, für die Kaito Kid Treasured Edition, für The Mastermind Files, ein sehr schöner Manga, Who is Sakamoto, ein schlechter Manga, Ruin-Mädchen, kenne ich nicht, Akuma no Riddle, der schlechteste Manga aller Zeiten, Ultimo, ja, so schlecht. So schlecht. Ultimo, findest du? Saint Young Man, Ultimo. Demon Lord, Kamio, ein deutscher Manga und Inuyasha New Edition, passend zum Crossover hier. Von Rumiko Takahashi. Ich finde wirklich sehr viel Werbung haben sie diesmal reingemacht. Ja, erstaunlich, oder? Ne? Sonst gibt's immer so 3, 4, 5. Aber diesmal waren es 6, 7, 8. Zur Special Romance Edition und zur Kaito Kid Special Edition haben wir natürlich einen separaten Conancast, den ihr euch bei uns anhören könnt. Genau. Auf conannews.org. Ansonsten kommen wir noch kurz zur abschließenden Bewertung des gesamten Manga-Bandes. Wie fandet ihr den Band? Würdet ihr ihn empfehlen? Ist er lesenswert? Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ist ja für jeden immer unterschiedlich, wie wir auch gerade in unserem Cast die unterschiedlichsten Meinungen gehört haben. Der eine mag das mehr, der andere mag das mehr. Aber grundsätzlich, ja, würde ich den Band auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man auf jeden Fall immer gut unterhalten wird und Spannung hat man auf jeden Fall. Und ja, gerade durch die Haupthandlung, die ja jetzt auch wieder ein bisschen weiter geht, am Anfang in Richtung mysteriöses Mädchen, gegen Ende und in der Mitte Richtung Rum und dann der Fall am Ende in Nagano, der ja an Spannung alles in diesem Manga toppt, also ja, würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen und würde auch getrost und gut und gerne 4 von 5 Statuen vergeben. Auch ich vergebe 4 von 5 Manga-Bände, auch wenn ihr euch gerne auch nur ein Exemplar kaufen dürft. Vor allem die letzten beiden Fälle haben deutlich was gerissen, wo ich am Anfang noch eher skeptisch war. Toller Band, kaufen, lesen, lesen, lesen und lesen. Ja, also ich fand das Gesamtpaket diesmal wieder mal sehr gelungen. Also der Anfang war mit der Aufklärung des letzten Falls, ja, war notwendig, ne? Was soll man anderes machen, klar. Aber so besonders Highlight konnte es ja nicht mehr werden, war es auch nicht. Der Fall mit den 3 Verdächtigen, die Rum sein könnten, war ganz okay, aber also schon besser als der vorige Fall. Der Kamaitachi-Fall war auch wieder sehr gut, also noch eine kleine Steigerung. Und am Ende natürlich der absolute Hammer, hat mich wirklich von den Socken gerissen, hat mir wunderbar gefallen. Aber auch ich komme nicht über eine Wertung von 4 von 5 Glasaugen hinaus, also mehr kann ich hier nicht vergeben, aber das Gesamtpaket ist wirklich sehr stimmig. Die deutsche Umsetzung ist hervorragend, also kann man nicht sagen. Habe ich ja schon gesagt, das Schwarz ist endlich wieder richtig. Nahezu keine Fehler bei der Übersetzung oder keiner, mir fiel jetzt keine ein, außer eine doppelte Sprechblase einmal, genau. Wo zweimal der gleiche Text drin stand. Ja, die ist mir auch aufgefallen. Ansonsten hervorragend. Ja, deutsche Umsetzung perfekt. Manga-Band 4 von 5. Glasaugen. Ja. Schön auch möglich gewesen, ja. Rum über den ganzen Band hinweg ein großes Merkmal gewesen. Und nicht nur einmal erwähnt und dann, ja, vergessen. Weg. Wobei mir bei haupthandlungstechnisch ein bisschen wenig vielleicht passiert ist. Also ein bisschen viel, wie Lasse es schon sagte, angeteasert und dann ein bisschen zu wenig ausgeführt. Naja gut, wir sind aber auch gerade ganz am Anfang des Rum. Die Rumhandlung wurde ja gerade ja, im letzten schon, aber man hat ja auch ein bisschen auf Sera und das Mädchen noch Bezug genommen. Das ist ja, ja aber eigentlich schon okay. Handlung von davor. Ne? Also im Prinzip finde ich, dass wir mit Rum eigentlich schon ziemlich viel bekommen haben. Vor allem im Kamaitachi-Fall, wo Con ja dann vormacht, wie man Rum ungefähr identifizieren kann anhand einer Person. Ne? Und so eine Blaupause hatten wir, also bei Bourbon ist erstmal 13 Jahre nichts passiert, nachdem er erwähnt wurde. 13, bist du ganz sicher? Ja, aber so in etwa, ja, du hast schon recht, also dass ja 20 Bände nichts passiert oder 30 gefühlt. Ja, 7 Jahre Rum-Arc, ne? Toll. Aktuell stehen wir am Anfang hier, 0 Jahre Rum-Arc. Das kann sich noch entwickeln, müssen wir dann sehen, aber mir war es doch ein bisschen schleierhaft und ein bisschen viel auf irgendwelchen Spekulationen herumgeritten, wo Conny auch noch sagt, wir müssen eigentlich auf nähere Informationen von Kir warten, aber spekuliert trotzdem immer weiter. Naja, okay. Als die im Hintergrund aufgetaucht ist, dachte ich mir auch, ach, schön, dass Aoyama noch weiß, wie man die zeichnet. Vielleicht auch mal, vielleicht könnte sie auch mal wieder auftauchen, ne? Warum haben wir die noch mal in die Organisation zurückgebracht? Das ist ja für gar nichts. Fragezeichen. Na, damit sie jetzt da verdeckt arbeitet. Und zwar wirklich verdeckt. Die kommt nicht mehr zurück. Ja. Aber sie sagt ja auch, ihre CIA-Arbeit hat ja Vorrang und bla bla bla, aber... Okay, gut, dann sind wir am Ende des heutigen Themenpodcasts zu Band 86 angekommen. Wir hören uns garantiert wieder zu einem Themenpodcast zu Band 87 und auch zu anderen Themen- und News-Podcasts. Einfach am Ball bleiben. Ihr findet uns auf conannews.org /conancast unter anderem auch. Dort speziell die Conancast-Abteilung. Conanforum.org, unser Conan-Forum. Conanwiki.org, unser Wiki. Twitter.com/conannews. Facebook.com/conannews. Instagram.com/conannews. YouTube.com/conannews. Was haben wir noch? Snapchat haben wir, als Conan News sind wir dort zu finden. Was haben wir noch, Kevin? Ein Amazon-Wiki-Shop, wo ihr gerne auch diesen Band bestellen könnt. Dann kriegen wir ein paar Cent von der Bestellung ab, was ja immer recht nützlich ist, nicht wahr, Kevin? In der Tat, ja. Irgendwie muss ich meinen Urlaub ja finanzieren. Genau, den Urlaub in der Nagano-Region, wo wir dann die ganzen Sehenswürdigkeiten anschauen. Da nicht, da wird der Kopf abgeschlagen, ne? Muss man aufpassen. Ja gut, das war's. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Verweis für... Ah, auf iTunes. Conancast sind wir dort zu finden. Einfach danach suchen, abonnieren und kostenlos eure die aktuellsten Folgen immer auf euer iPhone, iPod, iPod Touch, iPod Nano, iPod, sonst was bekommen. Ein Halberer. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, haben wir doch einen schönen Cast hier gehabt und darum verabschiede ich mich heute auch von euch und sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen. Ja, wie immer, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.